der Schönen wird erweicht durch langen Schmerz. Und der Liebe Freuden krönen endlich ein getreues Herz. Und der Liebe Freuden krönen endlich treues Herz. Ach, wie süß sind alle Sorgen, jede Mühe, wie so leicht. Wenn man hofft, morgen, morgen wird vielleicht ihr Stolz erweicht. Morgen, morgen wird vielleicht.